Kapitel 3. Du musst wählen. Wir müssen die Freiheit und die Macht der Auswahl verstehen, welche Gott dem Menschen gegeben hat. Gott setzte Adam und Eva in den Garten Eden und gab ihnen die Macht zu wählen, vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen oder nicht davon zu essen. Gott sagte zum Volk Israel: Ich habe euch Leben und Tod vorgelegt, ihr wählt. Es erstaunt mich immer wieder, wie Menschen versuchen, die Schuld für ihre eigenen Entscheidungen auf andere abzuwälzen. Er war derjenige, der uns die Macht zu wählen gab. Entweder das eine oder das andere. Da ein Bund eine Bindung zwischen Gott und den Menschen ist, welche zeigt, wie Gott sich mit uns verbindet und wie wir uns mit ihm verbinden sollen, haben wir zu wählen, in welchem Bund wir leben wollen. Einer der Gründe, warum Menschen so viele Ideen des alten Bundes in ihr Leben mischen, ist, dass sie nicht verstehen, dass Bund immer freie Wahl involviert. Gott ist derjenige, welcher den Bund anbietet und Menschen dazu einlädt, in ihn einzutreten, aber die Menschen müssen wählen. Du kannst nicht gleichzeitig in zwei Bünden leben und dabei die Güte, die Freundlichkeit und die Segnungen genießen, die Gott dir schon in Christus geschenkt hat. Das wäre, als ob du mit zwei Ehepartnern verheiratet wärst, einer wunderbar und der andere bösartig und schrecklich, und dich dann darüber beschwerst, dass so viel Bösartigkeit in deinem Leben ist. Was unser Christenleben betrifft, haben wir zu wählen, ob wir Gottes Angebot des neuen Bundes annehmen oder nicht. Wir können nicht in beiden, dem alten und dem neuen Bund, leben, und doch tun so viele Christen genau das. Wir müssen den einen vollkommen ablehnen und den anderen vollkommen umarmen. Wie wir im vorigen Kapitel schon gesehen haben, macht es keinen Sinn, sich für ein Leben im alten Bund zu entscheiden, weil er uns Christen niemals angeboten wurde, sondern nur dem Volk Israel. Wir müssen immer daran denken, wie ein Bund funktioniert, nämlich indem ein stärkerer Partner ihn dem Schwächeren anbietet. Es gibt keinen Platz für Verhandlungen darin. Die einzigen zwei Wahlmöglichkeiten, welche der schwächere Partner hat, sind den Bund entweder anzunehmen oder abzulehnen. An diese wichtige Wahrheit müssen wir uns erinnern, denn sie bedeutet, dass wir nicht wählen können, wie wir etwas von Gott empfangen, da er derjenige ist, welcher die Bedingungen festlegt. Weil Menschen die freie Wahl haben, wählen viele von ihnen immer noch, nach dem alten Bund zu leben, obwohl er nie für sie bestimmt war. Unglücklicherweise sind die Auswirkungen davon in ihrem täglichen Leben verheerend, und Gott ist nicht in der Lage, ihre Wahl oder die negativen Auswirkungen davon zu ändern. Die Warnung Jesu. In Lukas 5, 36 bis 39 spricht Jesus vom alten und neuen Bund. Er sagte aber auch ein Gleichnis zu ihnen: Niemand reift ein Stück von einem neuen Kleide und setzt es auf ein altes Kleid, denn sonst zerreißt er auch das neue, und das Stück vom neuen reimt sich nicht zu dem alten. Und niemand fasst neuen Wein in alte Schläuche, denn sonst wird der neue Wein die Schläuche zerreißen, und er selbst wird verschüttet, und die Schläuche kommen um, sondern neuen Wein soll man in neue Schläuche fassen, so werden beide erhalten. Und niemand, der alten trinkt, will neuen, denn er spricht, der alte ist gesund. Wenn wir uns den Zusammenhang dieses Gleichnisses ansehen, können wir ganz klar sehen, dass es Jesus hier nicht um Kleider, Wein oder Weinschläuche ging. Das war ein Gleichnis, und seine Worte waren symbolisch zu verstehen. Wir müssen uns also die Frage stellen: Zu wem hat Jesus diese Worte gesprochen und warum? Jesus hat sie zu den Pharisäern gesprochen, welche Gesetzeslehrer waren, die streng nach dem alten Bund lebten. Sie versuchten religiös allen 613 Gesetzen zu gehorchen, Gerechtigkeit vor Gott zu erlangen und ihre Mitmenschen zu beeindrucken. Dann fügten sie auch noch viele von Menschen gemachte Gesetze dazu, welche man die Überlieferungen der Ältesten nannte. Diese wurden von Generation an Generation weitergegeben und waren von großer Bedeutung. Für diese religiösen, gesetzlichen Leute waren die Überlieferungen der Ältesten sogar noch wichtiger als die Gesetze Gottes. Jesus zeigte dies in Matthäus 15, 1-3. Da kamen Schriftgelehrte und Pharisäer von Jerusalem zu Jesus und sprachen: Warum übertreten deine Jünger die Überlieferung der Alten? Denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Und warum übertretet ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferung willen? In Vers 7 nennt Jesus sie Heuchler und in Vers 9 stellt er fest, dass sie Gebote von Menschen als Doktrinen lehren. Diesen Menschen hat Jesus die Parabel von dem neuen Wein und den alten Weinschläuchen und dem alten Flickenstoff auf einem neuen Gewand erzählt. Diese Menschen lebten nicht nur streng nach dem alten Bund, sie nahmen auch ständig Anstoß an Jesus. Diese Parabeln waren seine Antwort auf ihre Anklagen gegen die Jünger, weil sie mit den Sündern aßen und tranken. Lasst uns den Kontext von der Parabel mit dem neuen Wein und den alten Weinschläuchen ansehen, um zu verstehen, was Jesus zu sagen versuchte. Danach ging er aus und sah einen Zöllner namens Levi beim Zollhaus sitzen und sprach zu ihm: Folge mir nach. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Und Levi bereitete ihm ein großes Mahl in seinem Hause, und es saß eine große Schar von Zöllnern und anderen, die es mit ihnen hielten, zu Tische. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer murrten wieder seine Jünger und sprachen: Warum esset und trinket ihr mit den Zöllnern und Sündern? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Nicht die Gesunden bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Sie aber sprachen zu ihm: Warum fasten die Jünger des Johannes so oft und verrichten Gebete, desgleichen auch die der Pharisäer, die diejenigen aber essen und trinken. Lukas 5, 27 bis 33. Hier sehen wir die Diskussion, die hin und her ging zwischen den Leuten, welche unter dem alten Bund lebten, und Jesus, der gekommen war, um den neuen Bund zu besiegeln. Dieses Gleichnis ist ernsthafter, als es die meisten Leute verstehen. Jesus war gekommen, um den neuen Bund zu bringen, was den Pharisäern Anstoß gab, weil es so radikal neu und anders war. Sie fasteten, um Menschen zu beeindrucken und sich bei Gott etwas zu verdienen, während Jesus und seine Jünger mit den Sündern aßen. Jesus sagte ihnen, dass sie Altes nicht mit Neuem vermischen können. Sollten sie das tun, würde alles verloren gehen. Jesus repräsentierte den Neuen, die Pharisäer den alten Bund. Sie wollten, dass Jesus und seine Jünger nach dem alten Bund leben sollten, aber Jesus weigerte sich. Jesus sagte, wenn du diese beiden vermischst, geht alles verloren. Wie betrifft diese Warnung Jesu uns heute? Wenn du irgendeinen Teil des alttestamentlichen Verhaltens oder Denkens in dein Leben integrierst, verlierst du die Segnungen des neuen Bundes. Die Weinschläuche platzen und alles geht verloren. Was war die Basis des alten Bundes? Die Basis war, sich die Segnungen Gottes durch Gehorsam gegenüber dem Gesetz zu verdienen. Wenn du irgendetwas tust, sei es fasten, dein Geld geben, deine Bibel lesen, Gott dienen, beten oder irgendeine andere gute Sache, um dir die Gunst Gottes zu erwerben oder seine Segnungen zu verdienen, hast du den Weinschlauch zerplatzt und den guten neuen Wein verloren. Deshalb müssen wir mit aller Entschiedenheit jeden Aspekt des alten Bundes ablehnen. Jesus beendet dieses Gleichnis mit einer interessanten Feststellung in Vers 39, als er sagt: Und niemand, der Alten trinkt, will Neuen, denn er spricht, der Alte ist gesund. Im Urtext bedeutet das Wort gesund auch besser. Wie kann der alte Bund besser sein als der neue Bund? Das ist die Frage, die viele Leute stellen, wenn sie dieses Gleichnis lesen. Jesus sagt nicht, dass der alte Wein besser ist als der neue Wein. Er sagte aber, dass die, welche den alten getrunken haben, nicht gleich den neuen wollen. Das ist etwas, was ich ständig sehe. Christen, die unter einer Mischung des Gesetzes und des alten Bundes gelebt haben, fällt es sehr schwer, den neuen Bund zu umarmen. Ihre Sicherheit lag in ihren eigenen Werken und ihrer eigenen Gerechtigkeit, deshalb ist ihre spontane Reaktion, den neuen Wein abzulehnen. Wenn sie einmal den wunderbaren neuen Bund geschmeckt haben, lassen sie den alten Bund mit Freude zurück. Die Zerstörung der Selbstgerechtigkeit. Meiner Meinung nach ist die größte Sünde, die ich je in meinem Leben begangen habe, die Sünde der Selbstgerechtigkeit. Selbstgerechtigkeit ist ein typisches Verhalten des alten Bundes, in welchem man versucht, sich mit Gott gutzustellen aufgrund seines Benehmens und seiner Leistung. Das ist so tief im menschlichen Verhalten eingeprägt, dass es oft schwer zu entdecken ist. Da es eine typische Verhaltensweise des alten Bundes ist es, als ob man ein Stück neuen Stoffes auf ein altes Gewand näht. Die Lösung für Selbstgerechtigkeit im neuen Bund ist, die Gerechtigkeit Jesu allein durch Glauben zu empfangen. Selbstgerechtigkeit sieht man zum ersten Mal sogar schon, bevor das Gesetz und der alte Bund existierten. Im Garten Eden, als die Menschen sündigten, wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihre Nacktheit. In 1. Mose 3, 7 können wir sehen, wie sie damit umgingen und wie anders Gott damit umging. Da wurden ihre beiden Augen aufgetan, und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren, und sie banden Feigenblätter um und machten sich Schürzen. Bevor wir uns diese Verse näher ansehen, lass mich euch erinnern, dass zum richtigen Verständnis der Bibel und ihrer Auslegung, bestimmte wichtige Regeln verstanden werden müssen. Erstens gibt es da etwas, was das Gesetz der erstmaligen Erwähnung genannt wird. Das bedeutet einfach, wenn du irgendetwas verstehen willst, dann musst du herausfinden, wo es in der ganzen Bibel zum ersten Mal erwähnt wurde. Diese erste Erwähnung wird als Schlüssel dienen, um zu verstehen, was Gott sagen möchte. Zweitens, die Bibel spricht viel durch Typen und Symbole. Zum Beispiel, das Opfer eines reinen und makellosen Lämmens, das Gott von seinem Volk zur Bedeckung ihrer Sünden verlangt hat, war ein Typus von Jesus Christus, dem reinen und makellosen Opfer für unsere Sünden. In 1. Mose 3, 7 wird zum ersten Mal das Thema der Feigenblätter erwähnt, wenn beschrieben wird, wie Adam und Eva ihre eigene Nacktheit bedecken. Es gab keine Herzensveränderung, nur eine äußerliche Bedeckung ihrer eigenen Wahrnehmung ihres Aussehens. Sie waren vorher schon nackt gewesen, aber sie hatten sich nicht geschämt, weil ihre Herzen rein waren. Gottes Antwort darauf war, sie mit dem Fell eines getöteten Tieres zu bedecken. Egal wie sehr wir versuchen, uns mit unseren guten Werken zu bedecken, es wird vor Gott nicht ausreichend sein. Das sehen wir auch, wenn Jesus den Feigenbaum verflucht in Matthäus 21, 18 bis 19. Da er aber des Morgens früh in die Stadt zurückkehrte, hungerte ihn. Und als er einen einzelnen Feigenbaum am Wege sah, ging er zu ihm hin und fand nichts daran als nur Blätter. Da sprach er zu ihm, nun komme von dir keine Frucht mehr in Ewigkeit. Und auf der Stelle verdorrte der Feigenbaum. Warum sollte Jesus einen Baum verfluchen, den Gott geschaffen hatte? Feigenbäume sind einzigartig in der Weise, dass sowohl Blätter als auch reife Früchte zur gleichen Zeit erscheinen. Da war das äußerliche Zeichen, aber keine richtige Frucht. Genauso ist Selbstgerechtigkeit Blätter, aber keine wirkliche Gerechtigkeit. Jesus kann Selbstgerechtigkeit nicht akzeptieren, weil sie seine vollkommene Gerechtigkeit ablehnt. Wenn wir unser eigenes Leben ansehen, ist es nicht das größte Bedürfnis der gefallenen menschlichen Natur, sobald wir einen Fehler machen und unsere eigene Nacktheit entdecken, schnell zu versuchen, dies mit unseren eigenen guten Werken auszugleichen. Ich erinnere mich, wie mir ein Freund erzählte, dass seine Frau, wenn er ihr Blumen brachte, sofort fragte, was hast du angestellt? Sie dachte sofort, er habe einen Fehler gemacht und versuche ihn mit guten Werken zu bedecken. So traurig das auch klingt, es ist sehr üblich im Leben der meisten Menschen, es äußert sich nur in verschiedenen Formen. Da Selbstgerechtigkeit ein typisches Verhalten des alten Bundes ist, müssen wir es mit aller Kraft zurückweisen. Was war Gottes Lösung für den Fehler und die Nacktheit des Menschen? 1. Mose 3, 21 sagt uns, und Gott der Herr machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. Gottes Lösung war, ein unschuldiges Tier zu töten und ihre Nacktheit mit dessen Fell zu bedecken. Das ist das erste Bild des neuen Bundes in der Bibel. Erinnere dich daran, Bund ist eine Bindung, die definiert, wie Gott mit uns umgeht und wie wir mit ihm handeln. Genau dort, im Garten Eden, brachte Gott sein Bedürfnis nach dem neuen Bund zum Ausdruck. Christus bedeckt unsere Nacktheit, er ist die Antwort für unsere Fehler, denn er ist unser Bund geworden. Wir stehen mit Gott nicht mehr durch unser Verhalten oder unsere guten Werke in Beziehung, sondern einzig und allein durch den Tod Jesu Christi. In dem Moment, wo wir denken, Gott schulde uns irgendetwas unserer Leistung wegen, sind wir in die Mentalität des alten Bundes zurückgerutscht und haben all die Vorrechte und Segnungen des wundervollen neuen Bundes verloren. Entweder alles oder nichts. Jakobus erzählt uns dasselbe, was Jesus in dem Gleichnis von den Weinschläuchen sagt, aber er verwendet andere Worte, um uns dieselbe Wahrheit zu illustrieren, wir können nicht Gesetz und Gnade mischen noch den alten und neuen Bund. Wir können uns nicht herausspicken, welche Teile von welchem Bund wir in unser Leben einbauen wollen, und gleichzeitig alle Vorteile genießen. In dem Moment, wo wir Teile des alten Bundes in unser Leben einfügen, sind die Konsequenzen unausweichlich. Lass uns die folgenden Schriftstellen von Jakobus 2, 10 bis 11 ansehen, die es sehr klar machen. Denn wer das ganze Gesetz hält, aber in einem Gebote fehlt, der ist in allem schuldig geworden, denn der, welcher gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, der hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nun zwar nicht die Ehe brichst, aber tötest, so bist du ein Übertreter des Gesetzes geworden. Wenn du gewählt hast, dir etwas vor Gott zu verdienen durch das Halten des Gesetzes, muss dir bewusst sein, dass du das ganze Gesetz jeden Moment und an jedem Tag halten musst. Solltest du auch nur ein einziges Mal, ob in Gedanken oder Taten, versagen, hast du das ganze Gesetz gebrochen und verdienst deshalb die Segnungen Gottes nicht mehr. Ich predigte in Sao Paulo, als Gott mir ein Wort der Erkenntnis gab über ein kaputtes Knie, das übernatürlich geheilt und wiederhergestellt würde. Eine Frau meldete sich auf dieses spezielle Wort der Erkenntnis hin, aber nichts passierte, als für sie gebetet wurde. Durch einen Impuls des Heiligen Geistes empfand ich, dass Selbstgerechtigkeit das Problem war, durch das sie davon abgehalten wurde, ihr Wunder zu empfangen. Ich forderte sie auf, mir nachzusprechen, dass sie völlig würdig war, geheilt zu werden, ganz unabhängig von ihren eigenen Werken, abhängig alleine vom Opfer des Kreuzes. Danach empfing sie ihre Heilung.